Ja, ganz so weit ist es noch nicht. Die 68er, die hier im Studio sind, die sind noch sehr, sehr rüstig. Letzte Runde mit der Bitte um eine relativ knappe Antwort. Wie werden wir in 10 Jahren über 1968 diskutieren? Herr Kreditzke, Sie fangen an. Oh, das war, ich habe gerade gesagt, da bin ich selber neugierig drauf. Ich wollte nur noch auf eins verweisen. Es wird ja immer so unterstellt, dass die 68er weder Selbstironie noch haben, noch selbstkritisch sind. Ich glaube, wenn man sich genau damit befasst, hat es sehr, sehr viel Reflexion über die eigene Tätigkeit gegeben. Und ich will jetzt am Schluss sogar noch mal ein Beispiel dafür geben, dass ich denke, die 68er haben noch sehr viel mehr zu diskutieren als nur die Frage, wie viel Positives und wie viel Negatives sie bewirkt haben. Hier ist gar nicht das Wort Drogen gefallen, zum Beispiel. Ich halte es für eine der größten Versäumnisse der 68er-Bewegung, dass sie trotz ihrer Kapitalismuskritik nicht erkannt hat, dass Drogen plus Markt eine Mischung ergibt, wo wir sehr, sehr viele Opfer von Drogenmissbrauch produzieren werden. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das ich sehr brisant finde, wo sehr viel mehr Leichen zu betrachten sind und in Kauf genommen wurden, als es im Thema Terrorismus überhaupt der Fall gewesen ist. Frau Rutschke, welches Thema müsste in den nächsten 10 Jahren intensiver diskutiert werden? Ach, also für mich ist das Faszinierende daran, dass ich mich nie als 68erin, geschweige denn als Alt-68erin definiert habe, denn das ist ja eine Zuschreibung, die eigentlich von anderen passiert ist. Die Bewegung und die Leute, die mitgemacht haben und Anregungen in ihren jungen Jahren gewonnen und so weiter, waren ja unglaublich heterogen. Also wenn man jetzt so tut, dann dass es sowas gibt wie die 68er und in 10 Jahren diskutieren wir wieder drüber, wie wir vor 10 Jahren und vor 20 Jahren auch schon und Kabarett gab es dazu auch schon, ist alles eigentlich gesagt. Das zeigt für mich, dass wir die eigentliche Diskussion noch nicht hatten. Ich muss da auf mein Hobby zurückkommen. Das ist die Revolutionierung der Lebenswelt, die für die Zivilisierung der speziell, und das macht auch den Unterschied zu Prag. Wir haben ja sehr viel über diese politischen Sachen diskutiert, zu Prag, auch zu Amerika. Auch in Frankreich war 68 nicht so einflussreich wie in Deutschland, weil wir diesen zivilisatorischen Nachholbedarf an Diskussion, Demonstration, Individualisierung, das Abdanken dieser autoritären Honoratiorendemokratie, die sozusagen vom Wohlwollen des Patriarchats lebte, das also sein Füllhorn ausschüttete. Und solche Dinge sind eigentlich noch nicht erfasst und die werden wir auch nicht erfassen, weil, wie gesagt, diese Medien haben, die übrigens auch bei der Konstruktion des Terrors ja eine ganz große Rolle gespielt haben, also Demos, Terrorismus etc., sind auch ganz ein Effekt von Medieneinwirkung, auch der Tegeler Weg zum Beispiel. Radunski. Das ist alles sozusagen im Vordergrund, während diese Dinge nicht hin und ob sie mal kommen werden, weiß ich nicht. Also in 10 Jahren, hoffe ich, muss 68 nicht mehr herhalten, damit sich jemand rechts oder links definiert, um überhaupt eine politische Standortbestimmung zu haben. Ich hoffe, dass in 10 Jahren etwas anderes passiert ist, dass es nämlich eine neue Bewegung dieser Art gibt, mit all den Dingen, die mir nicht so gefallen haben, vielleicht daraus, die aber einen Punkt macht, nämlich die Sinnfrage unserer Gesellschaft, die Lebensweise, wo wir hinwollen, was wir wirklich machen. Denn damals war es ein materielles Hoch. Jetzt gehen wir langsam in ein materielles Tief hinein. Nicht, dass wir nun arm werden, aber es geht doch wohl mehr um eine Politik des Weniers im materiellen Bereich. Und wie wir dann leben und wie wir das zusammen machen, ich finde, da wird es höchste Zeit, dass sich vor allen Dingen auch die Jungen wieder neue Gedanken machen, in welche Welt sie da hineingehen, hinein studieren, hinein leben, hinein Familien gründen, was auch immer. Denn hier kommt meiner Ansicht nach eine Fragestellung, die die gegenwärtige Politik nicht mehr beantworten kann. Vielleicht schaffen es ja auch die NGOs und andere. Jedenfalls hat hier der Gedanke, über den Sinn unserer Gesellschaft nachzudenken, der zugrunde lag, von 68 wieder eine Chance. Ich danke Ihnen. Das war im Deutschlandradio Kultur der Themenabend 1968, als alles möglich schien. Unsere Studiogäste waren 3 68er, auch wenn sie nicht so genannt werden wollen. Katharina Rutschke, Nils Kadritzke und Peter Radunski. Ihnen allen herzlichen Dank. Die ganze Sendung und einzelne Beiträge können Sie als Audio on Demand und als Podcast auf unserer Website nachhören, www.deradio.de. Und wenn Sie diese Sendung kommentieren wollen, haben wir auch noch eine E-Mail-Adresse, zeitfragen@deradio.de. Und ab morgen die ganze Woche jeweils um 7.40 Uhr in der Ortszeit Beiträge über die Studentenrevolte von 1968. Nochmals danke für Ihr Interesse. Hier folgt gleich die späte Ortszeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Lange.